Es hatte sich jetzt mehrere Mal hintereinander getroffen, dass Elizabeth Mr. Darcy auf ihren einsamen Spaziergängen in den abgelegeneren Teil des Parks begegnet war. Sie fühlte das Peinliche eines solchen Zusammentreffens, und um es für die Zukunft zu verhindern, erzählte sie ihm beiläufig, dass dies ihr Lieblingsspaziergang sei. Wie es nun möglich war, ihn dennoch wieder dort zu finden, begriff sie nicht. Aber dieser Fall ereignete sich nicht einmal, sondern zwei- und dreimal. Es schien, als ob er ihr geflissentlich, aus bösem Vorsatz oder aus selbst auferlegter Buße in den Weg träte. Denn er ließ es alsdann nicht bei bloßen Höflichkeitsfragen und stummen Pausen bewenden, sondern hielt es sogar für notwendig, mit ihr umzukehren und sie nach Hause zu begleiten. Er pflegte bei solchen Gelegenheiten nicht mehr zu sprechen wie sonst, und auch sie war jetzt auf den Punkt gekommen, sich nicht anzustrengen und die Unterhaltung ihren langsamen Gang gehen zu lassen. Desto auffallender erschienen ihr beim dritten Zusammentreffen einige seltsame Fragen über die Freuden ihres Aufenthalts in Hunsford, über ihre Vorliebe für die einsamen Spaziergänge und über Mr. und Mrs. Collins eheliches Glück. Ferner sprach er von der inneren Einrichtung des Schlosses von Rosings, die ihr noch nicht ganz bekannt war, und setzte voraus, dass sie bei ihrem nächsten Besuch in Kent dort statt in Hunsford wohnen würde. Seine Worte ließen sich nicht anders deuten. Sollte er an Fitzwilliam dabei denken? Diese Anspielungen kamen ihr höchst unerwartet, und sie freute sich, das Pfarrhaus erreicht zu haben, einer solchen Unterhaltung ein Ende zu machen. Als sie eines Tages mit dem Lesen eines Briefs von Jane, der nicht von ihrer gewöhnlichen Heiterkeit zeugte, beschäftigt, den geliebten einsamen Spaziergang wieder aufgesucht hatte, ward sie abermals durch ein Geräusch gestört. Sie verbarg eiligst ihren Brief und erzwang ein Lächeln, um Mr. Darcy, denn niemand anders konnte sie hier erwarten, unbefangen entgegenzutreten, als ihr Auge Colonel Fitzwilliam erblickte. »Ich wusste nicht, dass auch Sie diesen einsamen Spaziergang zuweilen aufsuchen«, sagte sie gezwungen. »Ich habe eben die Tour durch den ganzen Park gemacht, was gewöhnlich jedes Jahr einmal geschieht«, entgegnete er unbefangen. »Und jetzt war es meine Absicht, einen Besuch im Pfarrhaus abzustatten. Gedenken Sie, noch weiterzugehen?« »Nein, ich war im Begriff, dahin zurückzukehren.« Und somit kehrten sie zusammen um. »Wollen Sie Kent wirklich nächsten Sonnabend verlassen?« fragte sie. »Ja, wenn Darcy die Abreise nicht abermals verschiebt. Ich hänge hier von seinem Willen ab, und er richtet alles nach seinem Gefallen ein.« »Und wenn er sich auch selbst keinen Gefallen dadurch erzeigt, genießt er doch wenigstens die Freude, alles nach eigener Wahl einrichten zu können. Ich kenne keinen Menschen, der so viel Wert auf den Vorzug, nur dem eigenen Willen zu folgen, legt, als Mr. Darcy.« »Er liebt es, seinen eigenen Weg zu gehen«, entgegnete Colonel Fitzwilliam, »und das tun wir im Grunde alle, nur mit dem Unterschied, dass er es infolge seines Reichtums öfter so haben kann als andere ärmere Menschenkinder. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Die jüngeren Söhne sind, wie Sie wissen, an Entsagung und Abhängigkeit gewöhnt.« »Ich sollte meinen, der jüngere Sohn eines Grafen müsste wenig davon empfinden. Sie werden gewiss die Härte der Entsagung und Abhängigkeit noch nicht gefühlt haben, durch Mangel an Geld nicht abgehalten worden sein, so viel von der Welt zu sehen, als ihnen gefällt, oder sich alles zu verschaffen, wonach ihr Sinn strebt. Wohl möglich, dass ich in dieser Art noch nichts zu entbehren und zu entsagen nötig gehabt habe, aber in wichtigeren Punkten leide ich allerdings durch meine beschränkteren Vermögensumstände. Die jüngeren Söhne können nicht heiraten, wann und wen sie wollen. Wenn sie nicht reiche Frauen erwählen, wie es doch meistens der Fall ist. Unsere Lebensweise macht uns nur zu abhängig von den irdischen Gütern. Deshalb können nur wenige Männer meines Standes und Vermögens ohne solche Nebenrücksichten wählen.« »Soll dies ein Wink für mich sein?« dachte Elizabeth und errötete bei der bloßen Idee. Doch sie schnell wieder fassend, sagte sie im scherzhaften Ton: »Wie viel bedarf denn der jüngere Sohn eines Grafen? Sollten 50.000 Pfund ihm wohl genügen?« Er antwortete ihr in demselben Ton, und nachdem das Gespräch eine Zeit lang so fortgegangen, erfolgte eine kleine Pause, die Eliza jedoch, aus Furcht missverstanden zu werden, sehr bald wieder unterbrach. »Ich bilde mir ein, Ihr Herr Vetter hat Sie hauptsächlich aus dem Grunde mit hierher gebracht, um immer jemanden zu haben, der ihm zu Gebote steht. Es wundert mich, dass er noch nicht verheiratet ist. Eine Frau, wenigstens seine Frau, sicherte ihm doch dieses Vergnügen auf die Dauer. Doch bis jetzt hat wohl die Schwester diese Lücke ausgefüllt, und da er ihr alleiniger Aufseher ist, muss sie wohl tun, was ihm beliebt. »Die Aufsicht über seine Schwester hat er bis jetzt noch mit mir teilen müssen«, entgegnete Fitzwilliam, »da ich ihm als Vormund von Miss Darcy zur Seite gestellt worden bin.« »Sie?« fragt Elizabeth voll Erstaunen. »Und wie benehmen Sie sich als solcher? Hat Ihnen dieses Amt schon Sorge gemacht? Junge Damen in dem Alter sind manchmal schwer zu leiten, und wenn Miss Georgiana von dem echten darcyschen Geist beseelt ist, liebt sie vielleicht auch, ihren eigenen Weg zu gehen.« Bei diesen Worten wurde Fitzwilliam auffallend ernst, und die Art, wie er Eliza fragte, was sie zu solcher Vermutung berechtigte, überzeugte sie, dass sie wirklich der Wahrheit nahe gekommen war. Sie erwiderte rasch, »Erschrecken Sie nur nicht. Ich habe nie etwas Beunruhigendes von Miss Darcy gehört. Sie vielmehr immer als eines der längsamsten Geschöpfe rühmen hören. Sie ist ein großer Liebling einiger Damen meiner Bekanntschaft, Mrs. Hurst und Miss Bingleys. Wenn ich nicht irre, haben Sie auch das Glück, von Ihnen gekannt zu sein. Ich habe Sie einige Male gesehen. Ihr Bruder ist ein angenehmer Mann, Darcys genauer Freund.« »Oh ja«, sagte Elizabeth trocken, »Mr. Darcy ist außerordentlich gütig gegen Mr. Bingley und sorgt wahrhaft brüderlich für ihn.« »Sorgt für ihn?« »Ja, ich glaube, Darcy sorgt für ihn in solchen Punkten, wo er fremder Sorge und Aufsicht bedarf. Nach einigen auf der Reise hingeworfenen Äußerungen zu schließen, muss ich glauben, dass Bingley ihm vielen Dank schuldig ist. Doch kann ich mich auch in der Person irren, da er keinen Namen genannt hat. Es ist bloße Vermutung.« »Was meinen Sie?« »Ich spreche von einem Umstand, den Darcy natürlich nicht gern bekannt gemacht sieht, weil er der Familie der jungen Damen unmöglich angenehm sein kann.« »Verlassen Sie sich auf meine Verschwiegenheit.« »Gut. Aber bedenken Sie auch, dass Bingley nur in meiner Vermutung die bewusste Person ist. Darcy pries sich nämlich glücklich, kürzlich einen Freund von einer törichten Heirat abgehalten zu haben, jedoch ohne Namen oder andere näher bezeichnende Umstände zu nennen. Und ich glaube nur deshalb, dass es Bingley sein muss, weil er mir ihn als leicht zu fesseln geschildert und weil ich weiß, dass sie fast den ganzen letzten Sommer zusammen verliebt haben. Gab Mr. Darcy Ihnen seine Gründe, diese Verbindung zu hintertreiben, an? Wenn ich nicht irre, waren manche Einwendungen gegen die junge Dame zu machen. Und welcher Kunstgriffe bediente er sich, das Paar zu trennen?« »Er erwähnte dieser Kunstgriffe nicht«, sagte Fitzwilliam lächelnd, »und erzählte mir nur, was ich Ihnen soeben mitgeteilt.« Elizabeth war keiner Antwort fähig. Das Herz voll Unmut und Verachtung ging sie einige Augenblicke schweigend neben dem Colonel her, bis dieser sie fragte, weshalb sie plötzlich so gedankenvoll geworden. »Ich denke über das nach, was Sie mir eben erzählt haben. Ihres Vetters Benehmen bei dieser Gelegenheit kann ich nicht gutheißen. Wer hatte ihn zum Richter gemacht? Sie möchten seine Einmischung viel eher für Zudringlichkeit erklären. Ich sehe wenigstens nicht ein, mit welchem Recht er über seines Freundes Herzensangelegenheiten entscheidet und warum er sich zutraut, besser zu wissen, was zu Mr. Bingleys Glück erforderlich ist, als dieser selbst. Doch«, setzte sie sich schnell fassend hinzu, »da wir die näheren Umstände nicht wissen, kommt es uns auch nicht zu, ihn zu verdammen. Man muss voraussetzen, dass die Liebe bei diesem Fall keine große Stimme gehabt hat.« »Das ist allerdings keine unnatürliche Vermutung«, entgegnete Fitzwilliam, »die jedoch meines Vetters Triumph bedeutend schmälert.« Diese im Scherz hingeworfene Äußerung erschien ihr so ganz in Darcys Geist, dass sie nichts mehr darauf zu erwidern wagte und schnell ein anderes Gespräch begann. Jetzt hatten sie die Pfarrwohnung erreicht, und nachdem der Colonel sich empfohlen, konnte sie ohne Störung über das Gehörte nachdenken. Es war nicht wahrscheinlich, dass er andere als die ihr bekannten Personen gemeint haben sollte. Es konnten nicht zwei Menschen in der Welt existieren, über welche Darcy solchen unbegrenzten Einfluss ausübte. Dass er geschäftig gewesen, Bingley von Jane zu entfernen, hatte sie keinen Augenblick bezweifelt, jedoch Miss Bingley die größere Schuld beigemessen. Nun aber ward ihr mit einem Male klar, dass er die Ursache war, dass Jane durch seinen Stolz und Eigensinn so viel gelitten hatte und noch leiden würde. Er hatte das zärtlichste, edelste Herz um seine schönsten Hoffnungen betrogen, vielleicht auf ewig unglücklich gemacht. Es waren bedeutende Einwendungen gegen die junge Dame zu machen gewesen, hatte Colonel Fitzwilliam gesagt. Und diese bestanden vermutlich darin, dass einer ihrer Onkels Advokat in einem Landstädtchen war und der andere Kaufmann in London. Gegen Jane selbst konnte er doch unmöglich Einwendungen zu machen haben, sagte sie zu sich selbst. Sie ist ja die Güte und Liebenswürdigkeit selbst, voll Verstand, Anmut und Liebreiz. Auch hoffentlich nicht gegen meinen Vater, der, obgleich nicht ganz frei von Eigenheiten, dennoch Vorzüge besitzt, die Mr. Darcy Achtung abnötigen müssen. Der Gedanke an ihre Mutter verminderte ihr Selbstvertrauen allerdings etwas, doch konnte sie unmöglich zugeben, dass diese imstande gewesen sein sollte, ein Hindernis zu werden. Nein, Darcys Stolz hatte es nicht ertragen, seinen Freund mit einer hinsichtlich des Ranges und Vermögens so weit unter ihm stehenden Familie näher verbunden zu sehen. Dieser unwürdige Stolz und der Wunsch der Schwester, den Freund als zukünftigen Gatten zu erhalten, hatten ihn zu einer so unedlen Handlung veranlasst. Das längere Verweilen bei diesen kränkenden Gedanken und die hierbei vergossenen Tränen hatten ihr heftige Kopfschmerzen zugezogen, die gegen Abend noch zunahmen und sie, verbunden mit dem Widerwillen, Mr. Darcy zu sehen, bestimmten, nicht mit nach Rosings zu gehen, wohin die ganze Gesellschaft zum Tee eingeladen war. Charlotte widersetzte sich diesem Vorhaben nicht, nachdem sie gesehen, dass ihre Freundin wirklich unwohl war, und verhinderte so viel als möglich, dass ihr Mann sie ebenfalls mit Zureden verschonte. Doch konnte Mr. Collins seine Besorgnis, dass Lady Catherine ihr Zurückbleiben nicht wohl aufnehmen würde, nicht ganz verhehlen. Kaum sah sich Elizabeth allein, als sie, ordentlich um ihren Zorn gegen Darcy noch zu vermehren, alle seit ihrem Aufenthalt in Kent von Jane erhaltenen Briefe noch einmal durchlas. Sie enthielten weder wirkliche Klagen noch Anspielungen auf vergangene Zeiten oder Erwähnung jetziger Leiden. Aber Eliza vermisste darin jene Heiterkeit eines mit sich selbst einigen Gemüts, jene Genügsamkeit und Zufriedenheit mit der Außenwelt, welche ihre Briefe in früheren Zeiten charakterisiert hatten. Sie studierte jede Zeile mit der größten Aufmerksamkeit durch und fand auf diese Weise allerdings mehr als beim ersten Durchlesen. Darcys übermütige Prahlerei gegen seinen Vetter, sein Selbstlob, etwas Gutes gestiftet zu haben, steigerte ihr Gefühl für der Schwester Leiden. Der Gedanke, dass sein Aufenthalt in Rosings nur noch bis übermorgen dauerte, gewährte ihr eine gewisse Beruhigung. Und sie freute sich, spätestens in 14 Tagen wieder mit Jane vereint zu sein und ihr durch zarte Sorgfalt und schwesterliche Liebe die Unbeständigkeit der Männer vergessen zu machen. An die Trennung von Fitzwilliam dachte sie mit mehr Betrübnis. Sein Umgang, seine angenehme Unterhaltung hatten ihr den Aufenthalt in Hunsford verschönert, doch ihr Herz war glücklicherweise frei geblieben und so konnte sie auch nach der letzten Unterredung mit Unbefangenheit an ihn denken. Während sie noch mit diesen und ähnlichen Betrachtungen beschäftigt war, hörte sie die Haustür rasch öffnen. Es konnte niemand anders sein als Fitzwilliam, der schon öfter in der Abendstunde gekommen war und sich jetzt vermutlich selbst nach ihrem Befinden erkundigen wollte. In dieser festen Überzeugung richtete sie den Blick auf die Tür und sah zu ihrem größten Erstaunen Mr. Darcy eintreten. Er begann mit ungeduldiger Eile nach ihrem Befinden zu fragen und fügte hinzu, dass nur der Wunsch, sich selbst von ihrem Bessersein zu überzeugen, ihn zu diesem späten Besuch veranlasst. Sie antwortete hierauf mit kalter Höflichkeit. Er setzte sich einige Augenblicke nieder, stand dann rasch wieder auf und ging ungleichen Schritts das Zimmer auf und ab. Elizabeth sah ihn verwundert an, sagte aber kein Wort. Nach einem kurzen Schweigen näherte er sich ihr mit dem Ausdruck innerer heftiger Bewegung und sagte: »Vergebens habe ich gekämpft. Ich vermag es nicht länger. Meine Empfindungen lassen sich nicht unterdrücken. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich Sie heiß und innig liebe.« Elizabeths Erstaunen schildern keine Worte. Sie fuhr erschrocken zusammen. Hohe Röte wechselte mit Todesblässe auf ihren Wangen. Sie war keiner Antwort fähig. Diese Symptome reichten hin, seinen Mut zu beleben, und es erfolgte das Geständnis alles dessen, was er fühlte und schon lange gefühlt hatte. Er sprach mit Wärme und Innigkeit, doch nicht allein von den Empfindungen seines Herzens, sondern auch von den Hindernissen, die sich dem Aussprechen derselben entgegengesetzt, und war über den letzten Punkt nicht minder beredt wie über den ersten. Er erwähnte seiner Verhältnisse und der ihrigen, seines inneren Kampfes, sich von ihr loszureißen, der mannigfachen Schwierigkeiten, die er hinsichtlich seiner Familie zu überwinden hätte, und sprach mit einer Wärme, die nicht dazu geeignet war, seinen Antrag annehmlicher zu machen. Trotz ihres tiefgewurzelten Widerwillens konnte Elizabeth doch nicht unempfindlich bei der Liebeserklärung dieses Mannes bleiben. Und wenngleich keinen Augenblick unschlüssig, verursachte es ihr dennoch ein unangenehmes Gefühl, seine Hoffnungen zerstören zu müssen. Als er aber schonungslos fortfuhr, sie auf die Ungleichheit ihrer Verhältnisse, auf das jedes Zartgefühl verletzende Benehmen ihrer Mutter und jüngeren Schwestern aufmerksam zu machen, verwandelte sich ihr Mitleid in Zorn, und sie musste alle Kräfte der Selbstüberwindung aufbieten, sich zu einer ruhigen Antwort vorzubereiten. Er schloss sein Bekenntnis mit der Hoffnung, dass sie seine unbesiegbare Liebe erwidern und ihn durch das Geschenk ihrer Hand belohnen würde. Der Ausdruck seiner Züge verriet auch nicht den leisesten Zweifel einer günstigen Antwort, und obgleich sein Mund die Worte Angst und Besorgnis aussprachen, war die Überzeugung gewisser Annahme dennoch deutlich in seinen Blicken zu lesen. Diesen hohen Grad von Übermut konnte sie nicht länger ertragen. Im Gefühl tiefen Unwillens sagte sie, nachdem er geendet: »Der Brauch erfordert eine Art Dank für das Aussprechen solcher günstigen Gesinnungen, selbst wenn sie keine Erwiderung finden. Ich fühle, dass ich Ihnen dadurch eine gewisse Verbindlichkeit schuldig bin, und ich möchte Ihnen gern für Ihre gute Meinung danken, aber ich kann es nicht. Sie zu erlangen war nie mein Wunsch und Streben, und Sie haben sie mir so höchst ungern zugestanden, dass Ihr Bekenntnis dadurch zur Beleidigung geworden ist. Es tut mir leid, Ihnen eine unangenehme Empfindung verursachen zu müssen, doch habe ich alle Hoffnung zu vermuten, dass sie nicht von langer Dauer sein wird. Dieselben Gründe, welche Sie, nach eigenem Bericht bis jetzt abgehalten, mir Ihre Liebe zu gestehen, werden stark genug sein, Ihnen die Bekämpfung derselben zu erleichtern.« Darcy, mit dem Rücken an den Ofen gelehnt, die Blicke fest auf Eliza gerichtet, schien ihre Worte mit nicht geringerem Unwillen als Staunen zu vernehmen. Die Blässe des Zorns überzog sein Gesicht, und in jedem Zug desselben drückte sich eine gewaltsame innere Erschütterung aus. Er rang nach äußerer Fassung und wollte nicht eher sprechen, bis er sie erlangt. Diese Pause dünkte Eliza schrecklich, kaum zu ertragen. Endlich sagte er mit erzwungener Ruhe: »Und ist dies die ganze Antwort, die ich von Ihnen zu erwarten habe? Der Wunsch zu erfahren, weshalb ich mit so geringer Berücksichtigung der Höflichkeit auf solche Weise abgewiesen worden bin, möchte vielleicht verzeihlich sein. Und ich möchte dagegen fragen«, erwiderte sie, »warum Sie mir, augenscheinlich in der Absicht, mich zu kränken und zu beleidigen, erzählen, dass Sie mich gegen Ihren Willen, gegen Ihre Vernunft, gegen Ihre Überzeugung, ja sogar den Grundsätzen Ihres Charakters entgegenlieben? War dieses mich erniedrigende Geständnis nicht eine Entschuldigung meiner Unhöflichkeit, wenn ich wirklich unhöflich gewesen? Doch ich habe auch noch andere Gründe hierzu, und diese sind Ihnen bekannt. Wie können Sie mich fähig halten, die Anträge eines Mannes anzunehmen, den ich mit vollem Recht beschuldige, die Ruhe und das Glück einer innigst geliebten Schwester vielleicht auf ewig gestört zu haben? Nein, und wenn mein Herz auch keine Abneigung gegen Sie empfunden, wenn es gleichgültig, ja sogar wenn es günstig für Sie gewesen, würde diese Erinnerung allein schon hinreichen, mich für immer von Ihnen zu entfernen.« Bei diesen Worten wechselte Darcy die Farbe. Die Bewegung schien jedoch vorübergehend, und er hörte ihr, ohne Versuch, sie zu unterbrechen, mit scheinbarer Ruhe zu, als sie folgendermaßen fortfuhr: »Ich habe alle möglichen Gründe, schlecht von Ihnen zu denken. Nichts ist imstande, diese ungerechte und unedle Handlung zu entschuldigen. Sie können und werden es nicht leugnen wollen, dass Sie die Hauptursache, wenn nicht die einzige gewesen sind, dieses Paar zu trennen. Den einen wegen Laune und Unbeständigkeit dem gerechten Tadel der Welt auszusetzen, die andere wegen getäuschter Erwartung zum Gegenstand des Spotts und Hohns zu machen und beide Teile ins Elend zu stürzen. Sie hielt hier inne und gewahrte mit Unwillen, dass er ihr ohne das geringste Zeichen von Reue zuhörte, ja sie sogar mit einem Lächeln erkünstelter Ungläubigkeit anblickte. »Können Sie es leugnen, dies getan zu haben?« fragte sie. Mit mühsam errungener Ruhe erwiderte er, »Ich leugne weder, dass ich alles, was in meiner Macht stand, tat, um meinen Freund von ihrer Schwester zu trennen, noch dass ich mich über das Gelingen dieses Werks freute. Mit ihm habe ich es besser gemeint wie mit mir selbst.« Elizabeth würdigte dieser höflichen Bemerkung keine Antwort, aber der Sinn derselben war ihr nicht entgangen und diente nicht dazu, sie milder gegen ihn zu stimmen. »Doch nicht hierauf allein«, fuhr sie fort, »gründet sich meine Abneigung. Lange vorher schon war mein Urteil über sie entschieden. Ich lernte ihren Charakter vor einigen Monaten aus Mr. Wickhams Erzählungen kennen. Was haben Sie in dieser Angelegenheit zu Ihrer Entschuldigung zu sagen? Können Sie Tatsachen ableugnen oder haben Sie auch hier bei irgendjemandem einen Freundschaftsdienst erwiesen?« »Sie nehmen ein sehr lebhaftes Interesse an dieses jungen Mannes Angelegenheiten«, sagte Darcy in einem weniger ruhigen Ton und mit erhöhtem Kolorit. »Wer mit seinem unglücklichen Schicksal bekannt ist, muss ihm inniges Mitleid zollen.« »Mit seinem unglücklichen Schicksal«, wiederholte Darcy verächtlich. »Ja, er hat freilich viel Unglück zu ertragen gehabt.« »Und durch Ihre Schuld«, rief Elizabeth mit Nachdruck. »Sie haben ihn in seinem jetzigen Zustand der Armut versetzt, in dessen beraubt, worauf er gerechte Ansprüche machen konnte. Sie haben ihm seine schönsten Jahre verkümmert, ihn um seine zu erwartende Unabhängigkeit gebracht. Dies alles haben Sie getan und können dennoch seine Unglücksfälle mit dem Lächeln der Verachtung erwähnen.« »Und dies ist«, rief Darcy mit großen Schritten das Zimmer messend, »ist dies Ihre Meinung von mir? Dies Ihre Ansicht meiner Handlungen? Ich danke Ihnen für das unverhohlene Aussprechen derselben. Das Gewicht meiner Schuld ist nach solcher Berechnung allerdings sehr schwer. Doch vielleicht«, fuhr er in seinem raschen Gang innehaltend zu ihr gewendet fort, »würden diese Beleidigungen übersehen worden sein, wenn ich Ihren Stolz nicht durch mein ehrliches Bekenntnis der Bedenklichkeiten, die sich meinen ernsten Absichten entgegenstellte, beleidigt hätte. Diese harten Anklagen wären vermutlich unterdrückt worden, wenn ich meine Bedenklichkeiten mit größerer Politik verschwiegen und Ihnen dagegen versichert hätte, dass nicht allein Liebe, sondern auch Vernunft und Überlegung mich zu diesem Schritt bewogen. Doch jede Art von Verstellung ist meiner Natur zuwider. Auch schäme ich mich der ausgesprochenen Gefühle nicht, da sie natürlich und gerecht sind. Konnten Sie Freude von mir erwarten, über die Aussicht, mit Menschen verwandt zu werden, die so tief unter mir stehen?« Elizabeth fühlte ihren Zorn mit jedem Augenblick zunehmen, versuchte jedoch, einen ruhigen Ton zu erzwingen und erwiderte so leidenschaftslos als möglich, »Sie irren, Mr. Darcy, wenn Sie der Art und Weise Ihrer Erklärung die Schuld meiner Antwort beimessen. Sie hat höchstens dazu beigetragen, mir das Bedauern zu ersparen, welches ich notwendig bei Ablehnung Ihres Antrags empfunden haben würde, wenn dieser mir auf eine geziemendere Weise gemacht worden wäre.« Er fuhr bei diesen Worten, wie von einem elektrischen Schlag getroffen, zusammen, sagte aber nichts. Und so fügte sie hinzu, »Seien Sie indes versichert, dass ich das Anerbieten Ihrer Hand selbst nicht unter den ehrenvollsten Bedingungen und mit Hinweglassung aller störenden Geständnisse angenommen haben würde.« Sein Erstaunen ward abermals sichtbar, und er schaute sie an mit einem Ausdruck, worin sich Ungläubigkeit und gekränkte Eitelkeit zugleich abspiegelten. »Vom Anbeginn, ja, ich möchte sagen, vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft erfüllte mich Ihr Betragen mit dem Glauben an Ihren Dünkel und Ihren Hochmut und die egoistische Verachtung der Gefühle anderer, legte den ersten Grundstein zu dem Missfallen, welches durch die darauf folgenden Begebenheiten sehr bald in völlige Abneigung ausartete. Und als ich Sie kaum einen Monat kannte, fühlte ich, dass Sie der letzte Mann in der Welt wären, den zu heiraten ich mich je entschließen könnte. Sie haben genug gesagt. Ich kenne jetzt Ihre Gesinnungen und schäme mich, die meinigen ausgesprochen zu haben. Verzeihen Sie den Raub, den ich an Ihrer kostbaren Zeit begangen und empfangen Sie meine besten Wünsche für Ihr Wohl und Glück.« Nach diesen Worten verließ er schnell das Zimmer, und Elizabeth hörte ihn im nächsten Augenblick aus dem Hause eilen. Ihr Gemüt war schmerzlich aufgeregt. Sie fühlte sich im höchsten Grade angegriffen und machte dem gepressten Herzen durch einen heißen Tränenstrom Luft. Ihr Erstaunen über das eben Gehörte nahm mit jedem Augenblick zu. Einen Heiratsantrag von Darcy zu erhalten, von ihm selbst zu hören, dass er sie schon seit mehreren Monaten liebte und in einem solchen Grade liebte, dass er sie, trotzdem, dass er seines Freundes Verbindung mit ihrer Schwester zu hintertreiben gesucht, jetzt selbst heiraten wollte, war ein fast unglaublicher Gedanke. Sie konnte es sich kaum vorstellen, eine solche Leidenschaft erweckt zu haben. Aber sein Stolz, sein abscheulicher Stolz, sein unverschämtes Eingestehen dessen, was er hinsichtlich Janes getan, ohne sich jedoch deshalb rechtfertigen zu können, und die gefühllose Art Wickhams zu erwähnen, sowie die von ihm nicht abgeleugnete Grausamkeit gegen denselben, überwogen sehr bald das flüchtige Gefühl des Mitleids, welches seine unglückliche Liebe ihr für den Augenblick eingeflößt hatte. In diesem aufgeregten Zustand blieb sie, bis das Rollen des Wagens sie in die Wirklichkeit zurückrief. Unfähig, Charlottes forschende Blicke zu ertragen, eilte sie in ihr Zimmer und ließ sich durch heftiger gewordene Kopfschmerzen entschuldigen.